Zerlumpte Helden von Pedefi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Zerlumpte Helden von Pedefi. Ich könnte meine Verse gleichfalls mit schönen Reimgewändern zieren, so wie es angebracht und nötig, um in Gesellschaft zu brillieren. Doch sind sie keine faden Gecken, die leben, um zu amüsieren und glatt frisiert und fein behandschuht Besuche machen und hofieren. Wohl treten jetzt nicht Schwert und Kugel für Recht und Freiheit in die Schranken, der Rostesschlaf hält sie umfangen, doch streiten nunmehr die Gedanken. In jenen Schlachtenreihen steh ich und bin in jedem Kampf zur Stelle, und jedes einz'ge meiner Lieder ist so ein derber Kampfgeselle. Zerlumpte Burschen sind's, doch Helden, ihr Mut ist wohlbekannt im Heere, nichts kann sie schrecken, und Soldaten gereicht vor allem Mut zur Ehre. Ich frage nicht, ob meine Lieder mich überleben, ob sie siegen. Sie mögen fallen in dem Kampfe, sie mögen alle unterliegen. Doch heilig ist das Buch, in welchem die toten Lieder eingegraben, ein Heldenkirchhof, weil sie alle ihr Leben für die Freiheit gaben. Ende von Zerlumpte Helden von Pedefi.